Ich muss dringend zum Arzt. Recht schönen guten Tag, Herr Doktor. So, da bin ich wieder. Ich wollte Sie fragen, wie das mit meinem Froschtest ausgegangen ist. Oh, Hagen, eine große Überraschung für Sie. Positiv. Oh, was bedeutet das? Sie sind schwanger. Überhaupt, Mann. Ich hab mir keine kleinen Kinder. Nein, und weil ich meine Pflicht als Frau erfüll. Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, ging's dir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumachen. Ich weiß Tabletten und überhaupt, Mann. Ich hab mir keine kleinen Kinder an. Nee, weil ich meine Pflicht als Frau erfüll. Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Sie wohnt im Schreien. Muss ich mich erstmal selbst befreien? Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Splash!